Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Robin Blase hat am Wochenende sehr viel Zeit live verbracht. Letzte Woche habe ich in der Badewanne gelegen und habe dir zugeguckt beim Hearthstone-Spielen. Aber das war noch nicht alles, denn du warst bei Loot für die Welt. Ich ja nicht, wie jedes Jahr. Deswegen die Frage an dich, wie war's? Es war gut. Wir haben Spendenziel erreicht. Wir haben die 1 Million Euro erreicht über jetzt alle 6 Jahre, die wir gemacht haben. Also insgesamt hat die Community in 6 Jahren über 1 Million Euro an wohltätige Zwecke gespendet, was echt krass ist. Und macht Friendly Fire das nicht jedes Jahr? Ja, also Friendly Fire hat, glaube ich, letztes Jahr alleine über 800.000 Euro. Also wenn wir uns zusammengetan mit Friendly Fire, dann würden wir im Jahr die Million knacken. Weil wir haben dieses Jahr quasi 250.000 erreicht und damit auch wieder das Ergebnis vom Vorjahr gesprengt. Aber ja, Friendly Fire ist Die ziehen da um einiges mehr raus, haben aber auch um einiges mehr Reichweite. Das ist natürlich da. Also super, dass es das beides gibt. Also ich glaube, beides ist toll. Ja, aber es gab so eine Sache, über die die nicht so positiv war. Und zwar, wir haben gespendet an eine Organisation, die heißt Evas Haltestelle. Das ist eine Unterkunft für obdachlose Frauen. Das ist eine wichtige Sache, denn Frauen auf der Straße sind oft Opfer von Gewalt, von Übergriffen, von Vergewaltigung und brauchen halt einen sicheren Ort, an dem sie sich, an dem sie Zuflucht bekommen, gerade auch, weil viele Frauen, die in der Obdachlosigkeit landen, erst obdachlos sind, weil sie zu Hause wegen häuslicher Gewalt zum Beispiel zu Hause abhauen und deswegen deswegen brauchen. Und da ist natürlich dann sehr hilfreich, wenn sie nicht an einem Ort landen, wo dann auch Männer unterwegs sind. Ja, vermutlich kannst du dich dann auch als Frau, arbeiten ja hauptsächlich Frauen, mit Frauenproblemen an die wenden, wenn du Tampons oder Also Hygiene ist halt ein ganz anderes Thema, aber auch natürlich solche Sachen wie Kinder, Schwangerschaft. Also da solche Sachen, wo einfach dann kompetente Hilfe zur Verfügung gestellt wird. Deswegen wollten wir das unterstützen und einfach, weil es ein tolles Projekt ist, sind einfach tolle Menschen und das ist ein sehr notwendiges Ding. Das hat das Internet in Teilen nicht so gesehen. muss ich sagen, mir ist es wirklich kalt den Rücken runtergelaufen. Ich saß auf der Couch mit 2 Frauen, die diese Einrichtung nutzen. 2 obdachlose Frauen, die wirklich schwere Schicksalsschläge hinter sich hatten. Was hat er gesagt? Die eine hat ihre Kinder irgendwie. Genau, die eine musste ihre Kinder abgeben, weil sie ist halt als Familie obdachlos geworden und dann hat sie ihre Kinder ins Heim gesteckt, weil sie nicht wollte, dass ihre Kinder auch auf der Straße leben müssen. Ja. Andere ist dauerhaft Beleidigungen irgendwie ausgesetzt. Die beiden sitzen da, als Frauen, die wirklich den Mut sich nehmen, sich in die Öffentlichkeit zu begeben, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass andere Frauen durch die Spendengelder die gleichen Chancen haben, wie die beiden wieder auf die Beine zu kommen und setzen sich damit für andere ein. Und das ist natürlich eine sehr emotionale und peinliche Sache auch irgendwie, halt in die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, mir geht's schlecht, ich bin obdachlos, ich lebe hier auf der Straße und muss diesen Service nutzen. Das ist nicht einfach, das zu sagen. Und dann sitzen die da und gucken in den Chat. Den konnte man sehen, ja. Den konnte man sehen, natürlich, weil wir auch den Chat verfolgen und auch dem Chat auch Fragen stellen. Warum macht ihr das nur für Frauen? Was ist mit Männern? Was ist mit obdachlosen Männern? Ihr seid voll Sexisten, seid ihr männerfeindlich? Was ist los? Hey, warum braucht ihr das? Das ist ja voll scheiße. Könnt ihr mal erklären, was das soll, bitte? Habt ihr was gegen Männer? Nur so. es gab natürlich auch eine Menge positive Kommentare, muss ich dazu sagen. Aber es war wirklich so ein Schwall. Und dieser Mangel an Empathie, überhaupt an Verständnis. Also klar, ich verstehe, dass man, wenn man sich da keine Gedanken drüber gemacht hat, versteht man vielleicht nicht, warum so eine Einrichtung für Frauen geben soll. Aber das haben wir ja erklärt. Also es gab einen Einspieler und wir haben die ganze Zeit drüber geredet. Also es ist nicht so, als wäre, also vielleicht im ersten Moment muss man sich, wir sind auch ein paar junge Zuschauer dabei, muss man sich mal überlegen, okay, warum ist das so? Aber dann irgendwann hast du die Infos, hat trotzdem nicht aufgehört. Und mich hat das richtig schockiert, wie viele Leute, also das sind ja Leute, die sich bewusst dazu entschieden haben, einen Charity-Stream anzugucken. Also Leute, von denen ich jetzt denken würde, das sind vielleicht auch Menschen, die Gutes tun wollen und empathische Menschen sind, aber haben trotzdem kein Verständnis dafür. Und dann das halt auch in den Chat zu schreiben, während da 2 obdachlose Frauen das mitlesen müssen und quasi merken so, okay, wir sind hier in einem Spendenstream und in den Kommentaren wird uns quasi vorgeworfen, wir haben das Geld nicht verdient, Und die Organisation, all das, was wir hier machen, ist eigentlich völlig unnütz und braucht man nicht, ja, weil das kann man doch den Kätzchen spenden, weil die genau. Hälfte ging ja auch ans und Tier. Und Männer sind die, die eigentlich hier die Unterdrückten sind und nicht die beiden, die dahin quasi fliehen mussten. Also es ist einfach, und dann habe ich auch was gesagt, dann hat es auch aufgehört. Und deswegen an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an all die ganzen super, super positiven Stimmen, die dann laut geworden sind. Weil da gab es dann wirklich einen Love-Storm, wo Leute angefangen haben, also Liebe zu machen im Chat. Ja, wirklich. Also die haben den beiden Frauen die nettesten Komplimente gemacht, wollten helfen, Wohnungen zu vermitteln für die beiden, Herzen in den Chat gespammt, haben gespendet, haben also wirklich alles getan, um irgendwie die Stimmung anzuheben und vor allem auch den beiden zu zeigen, dass halt in dem Chat auch ganz, ganz viele Leute unterwegs sind. Und ich glaube, da hat man noch mal gemerkt, wie das Internet so funktioniert, weil die waren ja vorher auch alle schon da. Aber die haben nichts gesagt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich was gesagt habe. Mhm. Und gesagt habe, so Leute, das geht nicht, das ist ja ein Charity-Stream, wir können jetzt nicht hier anfangen, über solche Sachen zu diskutieren, gerade wenn die beiden hier zugucken. Wir stehen dafür, dass das eine wichtige Sache ist und wenn euch das nicht interessiert, dann geht halt, aber was soll das hier, solche Stimmung zu verbreiten? Und dann ist es halt wirklich losgegangen. Deswegen, also das hat mich richtig, also erst sehr negativ mitgenommen, dass ich gedacht habe, was ist hier los? Wie kann das sein, dass diese Community solche Sachen schreibt oder Leute aus der Community solche Sachen schreiben? Und es waren aber halt wirklich nur ein paar Einzelne und die ganzen positiven Sachen, dann sind halt die oft auch nicht sich die Mühe machen zu schreiben. Aber dann haben alle angefangen zu schreiben. Das war ein sehr schönes Erlebnis und hat mich auch noch mal daran erinnert, wie das Internet nämlich eigentlich funktioniert. Nämlich, dass die Negativen halt immer die sind, die gerne rumstehen kann und die Leute, die das alles aber eigentlich ganz geil finden, eigentlich nicht die ganze Zeit schreiben, ich find's geil, weil warum auch? Also, ja, das war noch mal ein apropos spannendes Erlebnis. Apropos negativ und rumstänkern, da habt ihr aber genau beim richtigen Podcast eingeschaltet. Mega. Wir haben natürlich wieder eine ganze Menge Themen, unter anderem einen großen Podcast-Beef. Wir haben unsere Endgegner gefunden. Außerdem reden wir über Simon Desue. Da hat Robin nämlich einen Selbstversuch tatsächlich gestartet. Das ist der absolute Knaller. YouTube wird jetzt bombardiert mit Briefen von Jörg Sprabe. Der hat nämlich seine, sie sagen im Video, Action machen sie jetzt. Mhm. Was das für Action ist, können wir euch gleich sagen. Zunächst aber mal möchten wir gerne gratulieren. Nämlich BookBeat. Die haben nämlich Werbung bei uns geschalten. Hashtag Werbung. Gratulation. Das Netflix der Hörbücher ist zurück und das mit einer krassen Neuerung. Und zwar wurde der Preis gesenkt. Das gibt es jetzt schon ab 9,99 €. Vorher war es ab 14,90 €. Ist ganze 5 € günstiger geworden fast. Da wird einmal mit den Lästerschwestern kooperiert und schon bist du in der Lage, die Preise zu senken, weil alle unsere Hörer natürlich schon längst beim Netflix der Hörbücher sind. 100% ist das der Grund. Was schlagen wir den Leuten als Hörtipp diesmal vor? Ja, wir können das verbinden mit einer Story, die wir, glaube ich, bisher noch nicht erzählt haben. Mhm. Alle aus Stuttgart von der Tour kennen die Story. Ach so, da waren wir nämlich, wir hatten nämlich das Vergnügen, doppelt gebucht zu werden. Ja, das ist die einzige Location, die sich gedacht hat, hey, ist doch voll geil, wenn wir so ein großes Event mit irgendwie 300 Leuten haben, die dahin müssen, lass uns doch noch in derselben Location noch ein weiteres Event gleichzeitig machen. Ja, mit 700 Leuten, das heißt der hat gut verkauft und zwar Dennis Yücel. Genau, der hat da eine Lesung gemacht aus seinem Buch, während wir nebenan gelästert haben. Bekannter Journalist, ist natürlich irgendwie klar, dass die Leute, die einen intellektuell irgendwie anregenden Abend wollen, und eher zu ihm gehen. Alle anderen kamen zu uns und das war ein riesiges Problem beim Einlass, weil die halt immer checken mussten, ist das jetzt ein Lästerschwester-Hörer oder ist das jemand, der zu ihm will, weil dadurch mussten sie in der Ticketkontrolle halt, weil die hatten irgendwie unterschiedliche Ticket-Lesegeräte für die Tickets und da musste man so gucken, mega. Willst du hierhin, willst du dahin? Ich glaube, man hätte das auch einfach den Leuten ansehen können. Also das war nicht einfach. Was soll das denn jetzt sein? Ja, einfach nur, weißt du, die Klugen mit Brille gehen bitte durch. Genau, die intellektuellen Menschen und die lästern hören wollen über Influencer, geht rechts. Nein, das nicht, weil ich glaube, dass tatsächlich auch ein spannendes Ding gewesen wäre für all unsere Hörer. Ja, die haben es verpasst. Ja. Aber die können es jetzt nachholen, indem sie einfach auf BookBeat reinhören in das neue Buch von Dennis Yücel. Wie heißt das? Ein Agent-Terrorist ist das Buch, was ich jetzt hier vorstelle. Das ist eine ungekürzte Lesung mit ihm. Das heißt quasi das Gleiche, was ihr in Stuttgart verpasst habt, wenn ihr stattdessen bei uns wart. So. Und damit sind alle glücklich. Also auch die Leute, die auf der Tour waren, haben endlich ihr Happy End gefunden. Ja. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr gar kein Interesse an dem Buch von Dennis oder dieser Lesung habt, dann könnt ihr einfach in ganz viele andere Dinge reinhören bei BookBeat. Und wenn ihr mal testen wollt, dann tut das mit dem Code Lästerschwestern mit AE. Ja, könnt ihr jetzt einen Monat testen oder ihr geht direkt auf bookbeat.de/Lästerschwestern mit AE und dann geht's ab. Ja, David, ich finde es gut, dass wir diese Woche Werbung für BookBeat gemacht haben und nicht für irgendeinen kleinen Podcast. Oh ja, das hätte übel enden können. Wir hatten Podcast-Beef. Wir mussten also, müssen einmal ausholen. Wir mussten beide tief durchatmen, weil ich war ganz kurz davor, zu glauben, dass unsere Karriere nun beendet sein könnte. Ja, wir wurden hart angegriffen von einem neuen Podcast, also relativ neu, die haben 9 Folgen bisher produziert. Das ist der Podcast von Stay und Dekadent. Das sind 2 relativ bekannte Twitch-Streamer. Also Stay, würde ich sagen, ist einer der größeren auf Twitch, einer der größten. Und also zumindest einer, finde ich, der ist sehr bekannt, der ist sehr präsent in dieser Twitch-Szene. Ja, Stay ist halt sehr meinungsstark und gibt viele, die ihn genau dafür nicht mögen, weil er halt schon sehr meinungsstark ist. Also nochmal. War bei uns auch schon mal Thema, als es um das Thema Charity-Stream. Das wollte ich sagen. Also da gab es so ein bisschen Drama mit ihm. Mal ich persönlich, finde das ja immer sehr gut, wenn Leute ihre Stimmen nutzen und wie man hört, schlägt er manchmal übers Ziel, aber an sich finde ich das gut. Ja, und also mit Karl habe ich schon zusammen gedreht mehrere Male. Der war ja bei Freaks for You oder bei Summoners Inn und hat zum Beispiel beim Salzsturm der Gefühle war er dabei und auch in dem Meinungsvideo, was Max und ich gemacht haben, hat er eine kleine Rolle gespielt. Mag ich auch sehr. Also die beiden die passen auch super zusammen, weil auch Karl ist super witzig und auch sehr meinungsstark, deswegen passt das, dass hier ich würde sagen, also beide Leute, die ich auch, also auf Twitter und so weiter auch öfters schon mal sehr spannende Sachen von denen gelesen haben. Umso schmerzhafter ist es, dass genau diese beiden, die uns angreifen, gerade uns. Ja, ja. Was haben sie denn gesagt? Eigentlich sind 2 Punkte gewesen und der eine ist gar nicht mal so verkehrt. Bei dem einen haben sie absolut recht und das möchte ich an der Stelle auch korrigieren. Und zwar, ich glaube, es war Stay. Das Ding ist, ich habe die Stimmen von den beiden nicht auseinanderhalten können. Das ist übrigens ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Vielleicht ist es auch ein Problem, was viele mit uns haben. Ich bin der Robin. Ich bin der David. Ja. Hallo. Vielleicht muss man das immer mal wieder dazu sagen, weil ich kenne die beiden nicht persönlich. Ich kenne sie halt nur durchs Internet. Und deswegen war es so ein bisschen für mich war unklar, wer jetzt was ist. Aber ich glaube, jetzt habe ich es inzwischen entschlüsselt. Der Karl ist Hörer und der Stay ist Hörer. Ich blick nicht durch, ist egal. Großartig, Robin. Schön, dass du das immer noch nicht raus hast. Einer von den beiden auf jeden Fall hört sich Lästerschwestern an und hat, weil sie natürlich auch beide mit Twitch sehr viel zu tun haben, hat eine Sache mitbekommen und zwar in Folge 83. Da ging es um den Anschlag von Halle und ein relativ kleiner Teil von diesem Ding war unter anderem, dass das Ganze auch auf Twitch gelivestreamt wurde. Da haben wir drüber gesprochen. Und an einer Stelle hast du gesagt, dass das ja auch relativ lange oben war. Dass ich zumindest gesehen hatte, dass Leute sich darüber beschwert haben. Leute haben sich darüber aufgeregt. Das habe ich auch gesehen. Also ich habe gesehen, dass Leute sich darüber aufgeregt haben, dass das überhaupt auf Twitch möglich war und dass Twitch da nicht schnell genug reagiert hat. Und habe dann im Zuge dessen gesagt, dass das wohl 30 Stunden online war. Es war aber tatsächlich nur 30 Minuten online. Ich habe das irgendwie verwechselt. Das lässt natürlich Twitch in einem anderen Licht dastehen. Und es war eigentlich meine Absicht. Ich habe dann drüber gesprochen, dass ich der Meinung bin, dass 30 Stunden tatsächlich gar nicht mal so viel sind für so eine Plattform, weil wie willst du bei der Masse an Livestreams oder auch bei YouTube ist das ein ähnliches Problem, bei der Masse an Uploads, wie willst du da, wenn du nicht Upload-Filter einsetzt, in irgendeiner Form das kontrollieren. Und das, waren tatsächlich nur 30 Minuten. An dieser Stelle möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich eine falsche Info verbreitet habe. Passiert bei uns leider auch immer mal wieder, weil wir halt einfach hier frei reden. Wir machen uns zwar jedes Mal vor jeder Folge Notizen, aber wir reden halt in der Stunde dann auch mal über Sachen oder Dinge, die wir vorher nicht geplant haben. Haben wir ja schon mehrfach gesagt. Auf jeden Fall, das geht auf unsere Kappe und da haben sie absolut recht. Tut mir sehr leid. Habe ich missgebaut. Ich finde es sehr wichtig, dass man im Podcast seine Fakten checkt. Dann ging es um das zweite Thema. Die Überleitung müsst ihr euch jetzt merken. Da ging es darum, dass in demselben Podcast ihnen noch was aufgefallen ist, was richtig dramatisch ist, eigentlich noch viel schlimmer als das, was ich da vorher gesagt habe. Und zwar, David, wusstest du, dass wir kleinen Podcastern anbieten, dass wir sie groß machen für Geld? Nein, das machst du wieder an mir vorbei, du Hund. Ja. Und was verdienst du dir für eine goldene Nase damit? Tausende von Euro habe ich schon verdient damit, dass ich rausgehe und sage, hey, wenn ihr kleine Podcaster seid, zum Beispiel Katharina Gerz. Kommt vorbei. Genau, Katharina Gerz kennt man, ist eine sehr kleine, unbekannte Podcasterin. Person. Genau, also das Ding ist, es gab da wohl ein Missverständnis, weil wir haben tatsächlich in derselben Folge, wo es mit Twitcher, haben wir Werbung gemacht für Gelo Revoice. Gelo Revoice. Gelo Revoice, wer das nicht kennt, ist ein Produkt von einem Pharmakonzern, was dir dabei hilft, dass du, wenn du Schwierigkeiten mit der Stimme hast, das ist tatsächlich eher so für Musiker oder für Sprecher oder für Schauspieler und für solche Leute größtenteils ein Produkt, aber kann man natürlich auch gebrauchen, wenn man generell Halsschmerzen hat oder irgendwie nicht sprechen kann, Stimme verliert. Die haben halt einen Podcast gemacht, der heißt Nie gehört, der Podcast, der dir deine Stimme gibt, weil es halt das Werbepodcast für ein Unternehmen. Wir hatten ja auch schon mal einen gemacht mit der DAK. Die hatten genau, da waren wir auch mal zu Gast in der Folge. Also es gibt immer mehr Unternehmenspodcasts. In dem Fall wird der produziert von Online Marketing Rockstars. Die sind sehr groß in dem Bereich tätig. Hier die Kollegen von Beste Freundinnen, die dieses Auf-die-Ohren-Festival machen, die sind auch groß dabei mit Podcasts für Unternehmen. Ich finde es tatsächlich, als Werbeform finde ich das eine sehr gute Sache, weil du bei dem DAK-Podcast, aber auch bei dem Gelo Revoice-Ding, geht es nicht um das Produkt, sondern das Produkt ist der Rahmen dafür, dass man sagt, so, wir geben Leuten eine Stimme, geben Leute mit und Berufen, machen halt die coole quatschen. Interviews mit Katharina Gerz. Übrigens, für diese Folge haben sie kein Geld bezahlt, wir sagen genau. Wir wollten es mal aufklären, weil das bei den beiden, also bei Karl und bei Stay, Die haben sich richtig aufgeregt. Weil sie haben es, glaube ich, einfach missverstanden, dass sie dachten, wir würden uns dafür bezahlen lassen, um Promo zu machen für kleine Podcasts. Tatjana Gerz halt einfach irgendwie so ein kleines Mädchen, die hat Bock auf Fame und hat halt gesagt, so, hey, Lästerschwestern, könnt ihr mich bitte groß machen? Dann haben wir gesagt, ja klar, wir machen dich richtig Fame, wenn du uns Geld gibst dafür. Also dementsprechend sei hier mal auch vielleicht für Leute unter euch, die es nicht ganz verstanden haben, erklärt, ne, also es ist auch nur ein Placement gewesen. Wir lassen uns nicht dafür bezahlen, wenn wir für, also Dinge, die wir gut finden, die bewerben wir, oder werben würde ich gar nicht sagen, aber zum Beispiel der Changeman hatte uns mal für. Wie viel hat er dir gezahlt? Für mit? Deborah wollte er mal, dass wir was sagen, und dann meinen wir auch so, klar, machen wir ohne was zu sagen, oder auch fürs Fantasy Filmfest oder Sachen, also Sachen, die wir cool, die wir cool finden, Sachen, die Leute, obwohl Leute sagen, wir haben leider kein Budget oder so, und selbst wenn wir mal Podcasts wie zum Beispiel Mordlust, die jetzt mittlerweile größer sind als wir, wir haben ja mit einigen jetzt schon so Koop-Episoden gemacht, Schwarzes Konfetti, die wesentlich kleiner waren, wo wir einfach gesagt haben, wir finden die Leute nett und da haben wir dementsprechend da fließt kein Geld. Ich muss sagen, ich musste wirklich lachen, als ich das in dem Podcast von den beiden gehört habe, weil es war so lustig, ich habe mich ja so ein bisschen auch mitgenommen, weil die beiden halt du hast dich attackiert. Sie haben ja auch berechtigte Kritik geäußert, und das ist Kritik, die tut immer am meisten weh. Also es ist ja, wenn Leute irgendwie sagen, du bist ein Hurensohn, dann ist es halt irgendwie so, hast nichts zu sagen. Aber wenn jemand sagt so, hey, ich fand das scheiße und ich finde den jetzt ein bisschen weniger gut, weil er Quatsch gelabert hat, dann muss ich sagen, wenn ich wirklich Quatsch gelabert habe, dann tut das wirklich weh. Aber dass sie dann im selben Podcast quasi fünf Sekunden später die Fakten nicht checken, während sie über uns reden, fand ich halt auch, da muss ich wirklich lachen. Das fand ich also sehr hört Alman Arabica, ist keine Werbung in dem Fall. Warte mal, wir müssen warten, bis das Geld ankommt. Weil eine Sache, die sie in dem Podcast dann auch noch gesagt haben, das fand ich eigentlich eine super lustige Idee, haben sie gesagt, sie wollen jetzt über ihr Management quasi uns anfragen, ob wir quasi Werbung machen würden für sie. und das quasi verdeckt machen. Ja. Also so, hey, wir sind ein Management, wir repräsentieren einen kleinen Podcast und würden gerne bei euch Werbung einkaufen, dass ihr den groß macht. Was kostet das und was versprecht ihr denen so, keine Ahnung. Das kostet einmal Twitter-Beef. So. Es kostet einmal Twitter-Beef. Genau, an dieser Stelle Grüße gehen raus. Ich habe auf jeden Fall mich sehr amüsiert. Also wenn ihr Fragen dazu habt, Stay oder Karl, einfach Wir können das auch einfach fragen. Einfach fragen, dann geht das schon. Eine Sache, bei der ich mich frage, was ist denn nun wieder passiert, ist Simon Desue hat sich nämlich gedacht, er macht uns alle also noch reicher. Noch reicher, euch vielleicht das erste Mal reich. Bei mir ist schon ganz viel da. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber wie heißt das Ding? Er hat das Millionen-Gen geknackt oder so. Denn es gibt jetzt das Millionen-Gen. Ich glaube, ich habe das irgendwie stand, also er macht jetzt, nämlich haltet euch fest, nach Martin Scorsese und nach also wirklich großen Leuten und jetzt auch Till Schweiger, der eine eigene Masterclass hat, hat jetzt Simon Desue eine eigene Masterclass, in der er euch scheiße reich macht. Das ist, also, diese Masterclass-Angebote, wer die kennt, das ist nicht das, was Simon Desue macht, das heißt nur so. Das heißt 10K Masterclass. Aufmerksam geworden bin ich dadurch, an der Stelle, Grüße gehen raus, durch Offen und Ehrlich, ein YouTube-Kanal, der das quasi öffentlich gemacht hat. Und dann habe ich das, ich musste mir das dann selber angucken, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Jetzt fand ich ganz interessant, du hattest mir dann morgens geschrieben, guck mal, da kann man sich anmelden. Und ich dachte, ja, aber das wird doch Geld kosten, weil das ist ja das System. Aber du sagtest, nein, genau, der erste Stream, in der Begrüßungsstream, ist quasi ein angeblich personalisierter Stream, wo Simon Desue sagt, ich setze mich die erste. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal erklären, was das überhaupt ist. Also Simon Desue hat auf Instagram ganz viel Werbung gemacht, dass er krasse Infos hat, wie er seine Zuschauer reich machen kann. Und er exklusiv diese Infos mit den Leuten teilt. Warte, lass mich raten. YouTube-Thumbnails fälschen, Lügen erfinden und Xbox-Gewinnspiele nicht auflösen. Nein, das weiß keiner, aber Simon Desue ist gar nicht reich durch YouTube. Nicht? Nee, der verdient mit YouTube eigentlich gar nichts. Weißt du, womit er sein Geld verdient? Sprich? Mit Amazon. Ach. Und nicht mit Amazon-Aktien oder sowas. Nee, der ist ein Amazon-Reseller. Und das Geile ist, das ist halt eine super, super krass bekannte Masche. Also es ist jetzt nicht mal so, als hätte er sich irgendwas Originelles ausgedacht. Diese Ich mach dich reich durch Amazon Reselling, da gibt es 70 Milliarden Bücher, Podcasts, Seminare, lauter solche Leute. Also es ist auch oft so dieselbe Klientel wie hier Kollega mit Mach dich Alpha. Das sind immer diese Gurus, die sagen so, ich hab das rausgefunden, wie man richtig viel Geld macht und für 20.000 Euro verrate ich dir mein Geheimnis. Ja. Das ist das Gleiche. Also man kennt das ja auch, diese Pop-Ups. Kennst du diese Pop-Ups? Ja, das gab es ja mal auch mit ein paar anderen YouTubern. Es gab ja diese Werbung, wo dann vor Videos diese Sachen vorgeschaltet wurden, diese ganz billig produzierte Spots, das hat, glaube ich, Klaas mal bei seiner Late-Night-Show parodiert. Da fährt einer in so einem Auto vor, steigt aus und sagt so, hey, und dann wackelt er mit so einem Bündel Geld. Genau, so, hey, wollt ihr das auch, so ein geiles Auto und ein Bündel Geld und dann aber hier keinen Kameramann leisten können, der das vernünftig filmt? Dann ist auch so ein bisschen ähnlich wie Steuerung F, die ja mal dieses aufgedeckt haben zu diesem CFD-Trading. Also so Leute, die sagen so, komm in unsere WhatsApp-Gruppe und dann machen wir dich reich. Und dann haben die immer so einen geleasten Mercedes und halt ganz viel Geld, das sie sich irgendwie gerade kurz von der Bank geliehen haben und bringen hinterher wieder zurück. Genau das Gleiche. Also ich verstehe es nicht. Weil hat er das nötig? Macht jetzt Simon Desue und macht harte Werbung dafür auf Instagram, dass man sich in sein exklusives Seminar anmelden soll. Und eine Sache, die bei Offen und Ehrlich gar nicht gesagt wurde, das finde ich aber noch viel skurriler, ist, ich dachte dann, ach krass, jetzt habe ich das verpasst, wie schade, dass ich quasi diesen Stream hier nicht angucken kann, wie er den Leuten diesen Scheiß andreht. Weil das ja exklusiv und persönlich ist. Und dann habe ich einfach mal so aus Interesse diese Website gegoogelt, weil ich es halt selber sehen wollte, nachdem ich das Offen und Ehrlich Video geguckt habe. Und dann konnte man sich, es war 9 Uhr irgendwas, so 9.05 Uhr oder so. Ja, morgens. Und man konnte sich anmelden für einen Stream persönlich von ihm für 9.15 Uhr. Ja. Und da dachte ich so, ach, das ist ja ein krasser Zufall. Die hat gewartet auf dich, Robin. Es gab einen, glaube ich, um 9.15 Uhr und um 7 Uhr abends. Also es gab zwei an dem Tag. Da dachte ich so, krass, zweimal am Tag macht Simon Desue das. Richtig krass. Aber was für ein Zufall, dass ich jetzt gerade hier um 9.05 Uhr. Vor allem ist der um die Uhrzeit schon wach. Alle Influencer schlafen doch da. Ich glaube, der ist da zu der Zeit in Dubai oder sowas. Muss sein ganzes Geld auch irgendwo ausgeben. Auf jeden Fall habe ich da noch ein bisschen gebraucht, weil ich, glaube ich, dir dann davon geschrieben habe. Dachte so, ey, du musst dir das auch angucken. Und dann war es schon 9.20 Uhr. Und dann habe ich den Anfang verpasst. Da dachte ich so, ja Mist. Dann will ich da draufklicken. Ach nee. Der nächste Stream fängt an um 9.30 Uhr. Das Ding ist nämlich, Das ist ein pre-recorded Ding. Also ich habe das dann ein paar Mal getestet. Also der feuert quasi einfach alle 15 Minuten, feuert er denselben Livestream ab und behauptet auch in dem Livestream, das wäre live. Und also spricht er dich auch persönlich an, oder? Nee, also er sagt dann solche Sachen wie, ey, schreib mal, da gibt's auch so eine Kommentarspalte mit so einem Live-Chat. Und dann sagt er solche Sachen so, hey, schreib mal in die Kommentarspalte, aber wunder dich nicht, wenn du keine anderen Kommentare von anderen Leuten siehst. Wir schicken die nämlich persönlich direkt zu meiner Assistentin, damit die individuell für dich beantworten kann. Ach, Scheiße. Was ist das für ein Lügenklaus, Alter? Da wird dann so ein Fake-Zuschauer-Counter eingeblendet, dass da gerade mehrere hundert Leute zugucken. Und er erzählt dann halt eine Stunde lang, wie er reich geworden ist durch Amazon Reselling. Also die Idee ist quasi, du kaufst auf Alibaba oder halt irgendwo in China, kaufst du irgendein scheiß Billigprodukt und dann verkaufst du es auf Amazon, kaufst halt 50.000 Stück davon und dann verkaufst du es auf Amazon für das Fünffache und machst unendlich viel Geld. Das Ding ist nur, diese Strategie ist halt wirklich unendlich alt. Also ich hab tatsächlich mal jemanden kennengelernt, der damit Geld verdient hat. Der hat, glaube ich, der hat Handyhüllen für, also der hat wirklich Research da reingesteckt, hat festgestellt, okay, es gibt halt so iPhones so und Samsung Galaxies. So, dafür kriegst du auf Amazon jede Handyhülle. So. Aber es gibt halt so ein paar unbekanntere Handymarken, die jetzt nicht jeder hat, oder ein paar ältere Modelle, da findest du nichts. Und dann ist er halt hingegangen und hat für die Modelle ganz viele Handyhüllen importiert und hat dann quasi einen Amazon-Shop dafür eingerichtet. Und der hat wohl angeblich sehr viel Geld damit verdient, wurde mir mal gesagt. Also den habe ich persönlich quasi so da zu fragen können. Aber in den meisten Fällen ist es halt einfach völliger Bullshit. Ich bewundere ja Menschen auf eine eher abgetörnte Faszination. Bewundere ich Leute, die so unbedingt reich werden wollen, dass sie sich da nach dem mühsam ernährt sich das Eichhörnchen-Prinzip hinsetzen und erst in China googeln, was gibt es für Handyhüllen und welche sind dann nicht so populär. Ich meine, letztendlich ist es ja genau wie jedes Import-Export-Business ja auch. Das ist jetzt nicht unbedingt so, als das ist ja quasi, das haben Leute schon gemacht, als es noch nur Schiffe auf den Weltmeeren gab, die irgendwie Gewürze aus Indien rübergebracht haben. Aber das mit Amazon zu machen und da eine Nische zu finden, ist halt eigentlich heutzutage meiner Meinung nach völlig unmöglich und ist völliger Quatsch. Und also, was vor allem Quatsch ist, ist, dass Simon Destu das jemals gemacht hat. Das bezweifle ich einfach zu 100%. Es ist halt die Frage, wer da auf ihn zugekommen ist. Also, das ist scheinbar dieses, ist das auch so ein, wie heißt die Masterclass-artige? 10K Masterclass. Aber das scheint tatsächlich dann das Unternehmen zu sein. Nee, wenn du auf die Website gehst, das ist seine Website. Er ist der einzige Anbieter. Also, das ist sozusagen, das ist sein Programm, ist die 10K Masterclass. Vielleicht ist es wirklich sein, vielleicht versucht also, er sich entweder jetzt als Also in Amerika gibt's ganz viele solche Reseller-Sachen, Programme. Also vielleicht hat er sich das einfach irgendwo abgeguckt und gesagt, das mache ich auch, da verdiene ich richtig viel Geld mit. Clemens Alive wollte doch auch ganz kurz. Genau, Clemens Alive hat auch mal solche Videos gemacht, wo er so Finanztipps geben wollte und so. Und da hatten wir so ein bisschen die Sorge, dass das in eine ähnliche Richtung geht. Das hat er dann sehr schnell beendet. Aber super skurril. Und das Ding ist, also wenn du dieses kostenlose Ding durch hast, dann musst du ihm, ich glaube, es waren über 2.000 Euro zahlen für sein exklusives Seminar. Und das ist aber, glaube ich, auch wieder nur irgendwie ein Livestream oder ein E-Book oder sonst irgendwas. Es wäre so der Trollfaktor 3.000, wenn als letztes Video dann eins käme, wo er sagt, so, und das ist der Trick, wie du reich wirst. Du musst Idioten finden, die dir dann mehrmals. Aber das ist ja wirklich der Trick. Das ist der Trick von allen Leuten, die dir versprechen, wie man reich wird, ist immer, Leuten versprechen, dass man reich wird, ist der Trick, reich zu werden. Ja. Denn wenn du wirklich den Trick hast, um reich zu werden, dann würdest du ihn ja nicht öffentlich teilen und beziehungsweise, wenn nachdem du ihn öffentlich geteilt hast, ist es ja kein Trick mehr. Dann wären wir alle reich. Also wenn alle diesen Kurs von Simon Destu machen, dann gibt es ja auch kein einziges Produkt mehr auf Amazon, was nicht irgendwie schon. Es ist auch so absurd. Also ich meine, wirklich der größte Lügenbaron, den wir auf YouTube haben. Also weil, was der sich schon alles erlaubt hat in dieser Richtung mit gefakten Stories und mit Dingen, wo er einfach Videos stiehlt und eins zu eins kopiert und Thumbnails umbaut. Jetzt neulich hat er ein Video gemacht, wo er ein Format geklaut, nämlich auf Instagram 100 Rappern schreiben. Ich glaube, das hatten wir hier kurz auch als Thema, wenn ich mich richtig erinnere. Oder wir wollten es machen. Wir wollten es machen, haben es dann nicht angesprochen, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall wollte er auf Instagram 100 Rappern schreiben und sie fragen, was ein Feature kostet. Und dann hat er das war schon geklaut und das gibt er sogar im Video zu. Und hat er drei Leute angeschrieben. Leute angeschrieben und nicht mal über Instagram. Also es war dann nicht mal das, was im Titel versprochen wurde. Aber das Beste war dann, das habe ich erst hinterher gesehen, ich glaube, wir haben drüber gesprochen und ich habe es aber erst hinterher dann gesehen, das Thumbnail, was er für das Video genutzt hat, Da hat er einfach sein Foto über das Foto auf dem Thumbnail von jemand anderem, der diese Challenge gemacht hat. Das macht er ja immer. Das macht er regelmäßig. Und das Ding ist, die haben sich die Mühe gemacht, natürlich die Rappernamen auf dem Thumbnail zu ändern in deutsche Namen. Das heißt, sie haben da wirklich Photoshop-Arbeit reingesteckt. Aber Simon Desio ist auf dem Bild kleiner als der andere Typ. Und du siehst den anderen Typen noch hinter seinem Kopf hervorluken. Ja, ja. Das ist, ist ja schon mehrfach aufgekommen. Und ich denke mir dann halt so, wer ist wirklich noch unter seinen Zuschauern oder auch nicht Zuschauern, der sich denkt so, der Simon will mir was erzählen, was mich reich macht. Also wenn ich jemandem glaube, dann dem. Anscheinend, es gibt ja auch Leute, die glauben, dass Kollega sie Alpha macht. Also ich weiß es nicht, ob da nicht. Also falls ihr unter den, wir hatten ja in Leipzig, hatten wir gefragt, hat sich jemand Katjas Box bestellt, wo übrigens der fünfte Inhalt bekannt gegeben wurde, den wir jetzt aber nicht ansprechen, weil wir es vielleicht noch in Berlin und Wien ansprechen möchten. Und da hat sich tatsächlich jemand gemeldet. Ich glaube, es war sogar so, jemand anderes hat sich gemeldet, um den Typen neben sich anzuschwärzen. Der hat das vorbestellt. Also es gibt auch unter unseren Hörern Leuten, die Katja Krasowitsch-Fans sind und auch Simon Desue-Fans. Also falls ihr gerade reich werdet mit Simon Desue, schreibt uns gerne euren Erfahrungsbericht, dann können wir das ja demnächst aufgreifen. Wir hatten letzte Woche schon mal drüber gesprochen, aber jetzt ist es richtig, jetzt ist die Kacke am Dampfen. Die Action ist am Losgetten, wie der Typ von der IG Metall sagen würde, der mit seinem Anzug im Video von Jörg Sprave steht. Denn die YouTubers Union, die rastet jetzt komplett aus. Denn jetzt alle Geschütze aufgefahren. Es gibt nämlich jetzt ein Video, wir hatten ja letzte Woche drüber gesprochen, dass sie die Gespräche zwischen YouTube und dieser YouTubers Union. Also FairTube ist ja jetzt inzwischen tatsächlich eine Division der IG Metall. Ja, wo sie die Rechte eines jeden YouTubers, aber auch YouTube-Zuschauers irgendwie vertreten möchten, schützen und den Kampf für uns alle führen. Auch für Leute wie uns beide, die gar nicht wollen, dass für sie ein Kampf ausgefochten wird. Außer bei Gewerkschaften immer. Weil ich nicht so richtig verstehe, was die da machen. Und irgendjemand will dann trotzdem. Ich fand das sehr witzig. Es gab jetzt ein Video, wo Jörg Sprave ankündigt, dass sie ihre erste krasse Aktion starten. Also sie haben jetzt sowieso schon rechtliche Schritte eingeleitet. Und wie wir letzte Woche schon vermutet hatten, gibt es gar keine Grundlage dafür. Es gab mehrere auch im Forum, die uns geschrieben haben. Also einer meinte, er hätte sich mit DSGVO auseinandergesetzt. Das wäre seine Bachelorarbeit gewesen und er sieht da. Und er sieht keine rechtliche Grundlage, um dagegen vorzugehen. Mal schauen, wie weit sie damit kommen. Aber wie groß da ihr Horizont ist in der Hinsicht. Ja, aber David, jetzt müssen sie was richtig Krasses machen. Ja. Jetzt müssen sie was machen, wo man wirklich merkt, so, wow, da wird YouTube jetzt richtig der Atem wegbleiben, weil sie denken so, holy shit, mit wem haben wir uns da angelegt? Die machen ja wirklich das, was eine Gewerkschaft, also weil Gewerkschaften können ja richtig Stunk machen. Also wenn so ein Streik bei der Bahn oder bei der Lufthansa oder sowas, da merkt man ja, wie viel Macht solche Gewerkschaften haben. Wie wäre es denn, wenn wir sprechen mal durch. Also ich glaube, was man machen könnte, wäre zum Beispiel alle YouTuber persönlich anrufen, damit wir einfach 24 Stunden, macht keiner mehr Videos. Ja. Das wäre eine Option. Oder man macht es wie bei Knossi, man schickt einfach Scheiße ins YouTube-Hauptquartier. Ich glaube, es ist Option B, aber ohne die physische Scheiße. Ja, denn Jörg Sprave hat sich gedacht, jetzt lasse ich es richtig krachen. Wir machen das Deutscheste, was man machen kann. Wir schicken ein schönes Einschreiben. Also es ist kein Witz. Also die YouTubers Union, die FairTube, hat quasi jetzt entschieden, dass der beste Weg, die Aufmerksamkeit von YouTube auf sich zu richten, weil die hatten ja die Aufmerksamkeit von YouTube schon. YouTube hat sie ja eingeladen und sie hat auch IG Metall eingeladen. Sie wollten dann nur nicht Jörg Sprave da haben. Ja. Da haben sie das Treffen abgesagt. Und die beste Möglichkeit, da jetzt zu reagieren, ist, Einschreiben zu schicken. Und zwar nicht mal von ihnen selber, sondern sie fordern die Zuschauer von Jörg Sprave auf, für 3 bis 10 Euro in Amerika mehrere tausend Einschreiben an das YouTube-Headquarter zu schicken. In den Einschreiben steht nichts drin, außer, und das fand ich auch sehr lustig, auf Deutsch, was da keiner lesen kann. Ja gut, es geht ja eh nur darum zu stressen. Es geht, glaube ich, gar nicht darum, dass da einfach so, hey, wir finden es scheiße, dass ihr die Forderung nicht eingegangen seid. Und das Ziel ist, dass dann jemand ganz viel unterschreiben muss. Ja. Also das ist das Ziel. Die wollen, dass dann da so ein armer Briefträger so einem armen Praktikanten bei YouTube irgendwo in Mountain View oder San Bruno oder wo die sitzen, da hingeht und dann da kommt er mit so einem Klemmbrett und dann muss er 3000 Mal und dann am Ende hat er, Carpool-Tunnel-Syndrom. Wenn überhaupt, wenn es nicht irgendwie mit einer Unterschrift erledigt wird. Also es ist so, ich habe dieses Video gesehen und habe wirklich die Hände vor dem Kopf zusammengeschlagen, weil ich dachte, wirklich, Jörg, das ist jetzt eure Idee, die du da in stundenlanger Kleinstarbeit mit der IG Metall ausgearbeitet hast, dass man einfach Briefe dahin schickt, vor allen Dingen, weil wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen haben, ne? Also man möchte Lösungen schaffen und die Lösung lautet, den Leuten da drüben mehr Arbeit zu machen, beziehungsweise nicht mal YouTube selbst, sondern also irgendein Typ an der Postannahmestelle denkt sich so, er hatte den beschissensten Tag seines Lebens, kommt nach Hause, sagt so, Schatz, Mann, heute war echt doof. Ja. Da haben irgendwelche Idioten in Deutschland mir 3000 Briefe geschickt. Aber solange die Geschäftsführerin von YouTube nicht zufällig am Postraum vorbeiläuft, wird die das nicht mal mitbekommen. Ja, vor allen Dingen, die Dinger kosten ja 3 bis 10 Dollar. Ja. Ich würde mal er geht von 3000 Briefen aus. Das sind ja im Zweifel bis zu 30.000 Euro, die für irgendwas Gutes hätten ausgegeben werden können. Es gab muss ich auch sagen, die Kommentare unter seinem einen Video waren wirklich ganz knüller. Also wir sind nicht die Einzigen, die das inzwischen ein bisschen lächerlich finden. Anscheinend ist das auch bei seiner Community angekommen. Also da schrieben dann Leute sowas wie Kindergarten hoch 10 oder und selbst wenn jeder Brief unterschrieben werden müsste, wäre es dermaßen unnötige Geldverschwendung, die ein paar bedeutungslose YouTube-Mitarbeiter ein paar Stunden kostet. Sehr schön fand ich aber auch, der Rest der YouTuber, Doppelpunkt, pflanzt 20 Millionen Bäume. Jörg Sprabe, Doppelpunkt, nein, fällt 20 Millionen Bäume. Es ist halt einfach nicht unbedingt umweltschädlich. Wir können auch, warum nicht E-Mails schicken? Und es waren auch so, darunter fanden sich so einzelne Verwirrte, die schrieben, bitte sorgt für Redefreiheit auf dieser Zensurplattform. Ich dachte so, wo hat er das denn jetzt wieder? Das war so ein typisches Rumgeschrei von besorgten Bürgern. Ja, wahrscheinlich hat er gehört, dass YouTube jetzt alle Kanäle löschen will. Dazu später mehr. Und da schreibt dann jemand darunter, was sehr schön ist, und zwar Aufruf zum Zuspammen von Google / YouTube auf YouTube. Merkst du was? Wie viel mehr Redemeinungsfreiheit hättest du denn gern? Die Leute haben dann sehr schöne, spitzfindige Kommentare geschrieben. Ja. Unter anderem hier einer. Was sollen die Einschreibungen bringen, ihr Spezialisten? YouTube ist ein Großempfänger, haben also eine eigene Postleitzahl. Großempfänger mit eigener Postzahl müssen nichts unterschreiben, sondern werden in diesem Fall automatisch von USPS, in Klammern United States Postal Service, und durch Scan am Hub automatisch quittiert. Was bedeutet, eine Person unterschreibt einmal täglich für den Empfang aller Sendungen an diesen Großempfänger. Die Briefe werden dann morgens gesammelt und in Briefbehältern zu YouTube angeliefert. So geil, er hat am Ende jetzt 30.000 Euro ausgegeben und am Ende ist es halt ein Typ so, ach, heute ein bisschen viel Post. Ja, ja. Darauf hat Jörg Sprabe übrigens in einem Kommentar auch reagiert und meinte dann, ja, aber selbst wenn sie das nicht alles unterschreiben müssen, dann müssen sie die immerhin öffnen, oder werden sie öffnen, weil kein Anwalt dieser Welt, ist seine Logik, wird YouTube raten, diese Briefe einfach wegzuschreiben, schmeißen, weil es könnte ja was Wichtiges drin sein. Ja. Und das lassen wir jetzt mal sacken. Also ich sag euch, da kommt Großes auf uns zu. Ich muss sagen, ich finde das richtig schade. Da brechen, glaube ich, gerade alle Dämme da drüben bei YouTube, unter der Last der Briefe. Weil das Ding ist, da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, es gibt noch so ein paar andere YouTube-Themen diese Woche. Es gibt ja viele Dinge, wo es wichtig ist, dass YouTuber eine Stimme haben. Und sowas könnte so eine YouTubers-Union ja eigentlich sein. Und Gewerkschaften als solche sehe ich ja auch als sehr wichtig an. Und beides ziehen die in den Dreck durch diesen Bullshit-Kindergarten, den die da veranstalten. Das ist wirklich so unprofessionell. Was mich halt einfach so, warum ist, einfach mal eine Frage an die IG Metall. Liebe IG Metall, habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jörg Sprabe der einzige YouTuber ist, der die ganze Zeit vor der Kamera steht und diese Sachen fordert? Wo sind denn all diese anderen YouTuber, die angeblich da Mitglied sind und diese Sachen machen? Ja, und er ruft auch wieder am Ende des Videos auf, geht doch bitte in die IG Metall. Also das wirkt fast mittlerweile wie so ein Werbespot für die IG Metall. Dieses Fairtube ist gebrandet mit IG Metall Jugend. Ja. Also ich glaube auch, das habe ich ja, glaube ich, beim ersten Mal schon gesagt, ich glaube, dass das für die eine mega geile PR-Aktion ist, weil sie natürlich bei ganz vielen jungen Menschen. Und ich meine, die IG Metall ist eine wichtige Institution. Ich glaube, das ist eigentlich nichts Schlechtes. Nur ich finde, sie machen sich selber damit auch lächerlich. Ich habe noch zwei Kommentare gefunden, die ich gar nicht vorlesen darf. Hier schreibt einer, sollten in erster Linie nicht die YouTuber streiken? Bei der Bahn fordern ja auch nicht die Lokführer die Passagiere auf, für 10 Euro, 10 Euro Briefe zu verschicken. Das wäre so Das wäre einfach richtig. Entschuldigen geil. Sie, meine Damen und Herren, ich fahre jetzt nicht weiter, weil ich krieg nicht genug Gehalt. Ich fahr weiter, weil er lädt ja auch bei der Videos hoch. Könnten Sie bitte Briefe an meinen Arbeitgeber schicken? Dass sie das richtig scheiße finden, dass ich nicht fair behandelt werde. Das finde ich richtig korrekt. Das hier finde ich auch gut. Wie ich schon vor einigen Monaten schrieb, viel Wirbel um nichts. Das ist jetzt ernsthaft die Methode, Google mit Einschreiben zu kleistern. Lol, man könnte noch Kaugummis auf den Boden vor die Google-Zentrale legen, damit die Mitarbeiter reinsteigen. Oder Zahnpasta auf die Türklinke schmieren. Hihi, da werden sich aber alle ärgern. Also man sieht schon, ach, das ist so schade. Die Reaktionen seiner eigenen Community sind jetzt nicht wirklich so, lassen nicht darauf schließen, dass da gerade der Shitstorm, denn das ist irgendwie, so heißt das Video, der Shitstorm geht los. Ich glaube aber wirklich, das ist nicht mal ein Sturm im Wasserglas, der da gerade am Wehen ist. Wie wir schon beide sagten, also nicht nur, dass man so nichts erreicht, ich finde, man macht sich auf diese Art und Weise auch noch auf großer Bühne lächerlich. Man macht es kaputt, weil in den USA gibt es ja zum Beispiel die Internet Creators Guild. Also es gibt ja auch, es ist ja bei weitem nicht die erste Gruppierung, die sich zusammentut. Letztendlich sind Netzwerke ursprünglich ja auch nichts anderes gewesen, als irgendwie ein Verbund von Creatern, die sich zusammentun, um gemeinsam für ihre Interessen einzustehen. Ja. Ist inzwischen vielleicht nicht mehr ganz so, aber so war das mal. Das wird halt dadurch, finde ich, so ein bisschen auf jeden Fall beschmutzt. Und ich glaube nicht, dass YouTube nach all diesen Aktionen jetzt mehr Lust hat, sich mit denen zu unterhalten, sondern du denkst ja auch wirklich so, oh Gott, wenn wir jetzt so nachgeben, dann Was ist für jedes Mal, wenn wir irgendwas machen, schickt jemand 12 Briefe und ist ein falsches Signal. Es gab jetzt diese Woche noch einen kleinen Aufreger diesbezüglich, die AGBs, beziehungsweise Terms of Service wurde abgeändert von YouTube und viele sahen darin jetzt das totale Ende. Ja, unter anderem Herr Newstime hat ein Video dazu gemacht. Ich habe auch bei Semper Video eins gesehen. Das habe ich mir aber nicht angeguckt, auch bei Herr Newstime nicht. Der hat es mittlerweile gelöscht und eine Entschuldigung hochgeladen. Ich kann nochmal die genaue Änderung sagen. Also es haben auch ganz viele YouTuber getwittert und haben gesagt, oh Gott, jetzt kommt's. Und zwar die Änderung, und das ist tatsächlich, also die Änderung existiert auch. Also es gibt tatsächlich so neue AGBs und da steht das drin, dass YouTube sich das Recht vorbehält, deine Google-Konten zu schließen, wenn sie feststellen, dass der Betrieb des Services an dich nicht wirtschaftlich tragbar ist. Was erstmal dramatisch klingt. Das klingt sehr dramatisch und da haben natürlich ganz viele YouTuber haben daraus gemacht, oh Gott, das heißt, wenn meine Videos entmonetarisiert werden, heißt das auch, dass sie direkt einfach meinen ganzen Kanal dicht machen. Das ist so ein Umkehrschluss. Oder direkt mein ganzes Google-Konto. Das ist so ein Umkehrschluss, da war ja viel Interpretation da drin auch. Ne? Also, weil was wirtschaftlich bedeutet in dem Fall, war mir auch beim ersten Lesen und beim zweiten Lesen noch gar nicht klar, weil das kann auf dieser Plattform erstmal alles bedeuten. Das ist es auch. Ich glaube, dass das auch die Absicht ist, denn so sind ja AGBs auch oft gestrickt. Du willst dir ja die Tür offen halten. Ja. Weil letztendlich, und das ist nämlich das Ding, was dann eigentlich hinterher rauskam, ganz viele, muss man auch ehrlich sagen, also zur Verteidigung von Herrn Newstime, Golem und Google, der Google Watch Blog, also zwei eigentlich da relativ glaubhafte Sachen, haben das auch als News aufgegriffen. Nur findige Leute wie der Tomek zum Beispiel haben dann mal sowas, sehr bekanntes Tool genutzt, um einfach mal in der Vergangenheit zurückzuschauen, was im Internet so 2013 zum Beispiel stand, und haben da auf die Google AGBs drauf geguckt und stellt sich raus, das stand da schon drin, schon 2013 oder so. Ich hätte es auch nicht gewusst, bin ich ganz offen. Von daher würde ich auch. Also ich hätte auch nicht gewusst, dass das da drin steht, ohne, weil das, ich glaube, der Tomek hatte sich auch drüber aufgeregt, so wie du bist großer YouTuber und liest die AGBs nicht. Er hatte irgendwie LeFloid irgendwie dafür attackiert. Genau, wer liest die AGBs bitte? Ja, ich habe ehrlich gesagt fand ich es ein bisschen arrogant so, weil ich auf der einen Seite finde, wenn man da irgendwie in so einer Position ist, wo man sagt, so ich weiß da was, dann finde ich es immer so ein bisschen schwach, wenn man sagt, so, oh Mann, also wusstest sorry, du das wie nicht? Konntest du das nicht wissen? Das kann man auch friedlich irgendwie so eine News so rüberbringen. Und das war in dem Fall aus so einer Position heraus, die weil das Ding ist, also der Aufreger war ja nicht, dass es jetzt neu da drin steht. Mhm. Denn darüber, wo sich Leute drüber aufgeregt haben, ist ja eigentlich, dass die Konsequenzen quasi dadurch ja sich potenziell darauf auswirken könnten. Ob das jetzt neu ist oder nicht, ändert an dem Aufreger ja nichts. Es geht ja nicht darum, dass sie generell die AGBs geändert haben, sondern dass dieser Satz spezifisch da drin steht. Ob er jetzt neu ist oder schon länger drin steht, ändert an der Aufregung nichts. Das haben halt viele durch die Änderung zum ersten Mal entdeckt. Eine grundlegende Angst dabei ist ja, dass, wenn du zum Beispiel YouTuber bist, und wir hatten letzte Woche ja schon mal ein ähnliches Thema, wo ApoRed auch um sein Leben fürchtete, beziehungsweise um seine Umsätze. Ist der eigentlich inzwischen gelöscht worden? Ich glaube, ja. Ich habe mich nicht mehr darum gekümmert. Aber eigentlich müsste jetzt die Deadline vorbei sein. Ja. Deswegen. Auf jeden Fall ist das schon eine Sache, wo man Angst bekommen kann. Aber viel krasser, und das haben wir beide uns hinterher auch gedacht, ist eigentlich ein Zusatz, der da auch mit drin steht. Denn es geht nicht nur um den YouTube-Account, sondern auch um sämtliche Google-Accounts, also auch deine Mails und deine Docs und deinen Kalender und also da wäre alles betroffen. Das ist auch richtig krass, also weil ich, was ich mir überlegt habe, ist, also was ist mit Leuten, die einen Google Pixel oder einen Chromebook haben? Ja. Kannst du dann plötzlich oder so die Google Smart Home Speaker oder sowas? Also wenn du alles über Google Mail oder den Google Account verwaltest. Es läuft ja alles über die Accounts. Also dann bist du verloren. Ich habe so einen Google Wi-Fi-Hub, der ist theoretisch, ich bin da eingeloggt, glaube ich, mit meiner Google-Adresse. Also sicherlich würden die Geräte jetzt nicht aufhören zu funktionieren, wenn du keinen Google-Account mehr hast. Ja. Aber das ist schon alles wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ohne Google-Account die überhaupt zu setupen und irgendwie weiter zu nutzen. Also so ein bisschen komisch, und ich meine, das sind jetzt eher so die lächerlichen Beispiele, weil letztendlich, also das ist jetzt eher mehr so Spinnerei, aber deinen Gmail-Account zu verlieren, weil dein YouTube-Account gesperrt wurde, ist natürlich für viele, für die das die einzige E-Mail-Adresse ist oder auch Google Drive, wo viele Leute wichtige Dokumente hinterlegen haben und so, zeigt doch mal, wie wichtig das ist, Backups zu machen und sich eben nicht auf einen einzigen Service zu verlassen. Letztendlich glaube ich aber, und das, ich glaube, zu diesem Google-Thema kommen wir gleich nochmal, was die Accounts angeht, aber ich glaube, dass das eine Sache ist, die logischerweise in den AGBs drin steht, denn dass es nicht wirtschaftlich tragbar ist. Also, was wäre jetzt zum Beispiel, wenn jemand anfängt zu promoten mit Adblocker oder so. Genau, Adblocker. Alle den Adblocker, das war nämlich tatsächlich eine Angst, die viele hatten. So wird mein Google-Konto jetzt gesperrt, wenn ich selber einen Adblocker benutze, weil dadurch mache ich ja Google-Services quasi nicht finanziell tragbar. Ja. Also das ist zum Beispiel ein Gedanke, klar, also YouTube theoretisch hat einen Service, da muss ich auch ehrlich sagen, ich finde es auch eigentlich nicht ein Aufreger, dass man sich als Unternehmen sagt, wenn du mir wirtschaftlichen Schaden zufügst, habe ich tatsächlich die Möglichkeit zu sagen, dir biete ich den Service nicht an. Und das können ja Sachen sein wie, also zum Beispiel das Thema Urheberrecht. Also letztendlich ist ja genau das Gleiche, wenn jemand Urheberrechtsstrikes auf der Plattform verursacht und YouTube sagt so, wir sperren jetzt seinen Account, deswegen hat das ja auch unter anderem damit zu tun, dass die Konsequenzen von solchen Urheberrechtsverstößen auch potenziell dafür sorgen können, dass dieser Kanal wirtschaftlich tragbar ist. Ich meine, es gibt ja, also sowas wie bei, gibt es bei Spielen ja auch. Pornos hochlädt. Wir hatten es bei Fortnite ja neulich, ne? Also dass die Epic-Jungs sagen, okay, wenn du ein kostenloses Spiel von uns entgegennimmst und die Gegenleistung von dir ist, dass du uns quasi die einzige Verdienstmöglichkeit, nämlich durch Skins und andere Päckchen, die du da kaufen kannst, auch noch nimmst, indem du Sachen promotest, die uns finanziell auch noch schaden. Also du zahlst im ersten Schritt nichts und zerstörst dann quasi auch noch unsere einzige Einnahmequelle. Ja, logisch ist das ihr gutes Recht, dann zu sagen, ja, dann weg mit dir. Genau, und das Ding ist, ich glaube nicht, was es bedeutet ist, wenn Kanäle entmonetarisiert werden. Ich glaube, wo man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen müsste, ist, was heißt wirtschaftlich tragbar? Also wenn man zum Beispiel jetzt beweisen könnte, und viele Artikel zitieren das ja so, dass PewDiePie für die Adpocalypse verantwortlich war. Ne? Wäre zum Beispiel eine Sache sagen, okay, PewDiePie hat wirklich dafür gesorgt, dass der Plattform ein wirtschaftlicher Schaden zugefügt wurde durch seine Handlung und hat dadurch durch sein Angebot, was er auf der Plattform macht, dafür gesorgt, dass es wirtschaftlich nicht tragbar ist. Also das sind vielleicht Argumente, die man machen könnte. Aber wenn man sagen würde, dass quasi entmonetarisierte Videos jetzt dafür zählen, ist ja völliger Quatsch, weil selbst wenn das Video an sich kein Geld verdient, ist das ja für YouTube trotzdem Content. Generiert es ja Watchtime also sonst würde, also, ne? Also meine Videos Funk zum Beispiel, da sind die ganzen Kanäle entmonetarisiert. Und ich glaube, YouTube ist sehr dankbar für die Inhalte, die da generiert werden, weil es halt einfach Premium-Content auf der Plattform ist. Ja. Von daher, ich glaube da auch, dass die Panikmache auf jeden Fall unbegründet ist. Kann, wie gesagt, verstehen, dass man da auch zumindest auf diesen ersten Punkt. Ich finde es immer falsch, wenn die ersten Leute, und das war halt beim Newsam zum Beispiel auch wieder der Fall, da kommt ein Video, wo im Thumbnail er mit zusammengeschlagenen Händen über dem Kopf da sitzt. Also wenn aus ich berichte einfach neutral über diese Sache ein, oh Gott, das war's, YouTube geht morgen unter, wird, dann sind wir wieder da, wo wir auch bei Artikel 13 in der ersten, im ersten Schritt waren, wo auch alle davon redeten, morgen ist es das gewesen. Ja. Es gab aber tatsächlich letzte Woche einen Vorfall, der sehr zumindest ähnlich, erahnen ließ, was passieren kann, wenn YouTube plötzlich entscheidet, hier, nee, so nicht, wir sperren dir jetzt alles. Ja, das ist nämlich passiert bei den Zuschauern von Markiplier. Das ist ein sehr, sehr großer Gamer und auch Streamer auf YouTube. Und die Story ist. Der ist 24,5 Millionen Abonnenten hat. Also wirklich einer der großen Namen. Topgrößten. Also ich denke mal mit Jacksepticeye und PewDiePie auch wirklich einer der größten Gamer auf YouTube, also im englischsprachigen Raum. Und der, das ist das Lustigste an dieser ganzen Geschichte, macht ein YouTube Original Programming. Das heißt, YouTube selber finanziert das. Und das ist die erste interaktive Show von YouTube. Also es ist ein Livestream. Es ist der erste Livestream, der Teil ist von den Originals. Also ein Show-Konzept, was live auf YouTube gestreamt wird. Alles andere vorher war on demand. Das ist wirklich sowas wie PewDiePie, Scare oder Floyd vs. The World. Gab es ja in Deutschland, gab es ja 3 Stück. Die inzwischen, glaube ich, auch alle, oder ab nächstem Jahr, ab Januar. Also irgendwann kann man die auf jeden Fall alle kostenlos, auch ohne YouTube Red Abo oder YouTube Premium heißt es ja inzwischen. Die aber auch alle nicht weitergeführt wurden, ne? Das war alle einmalig. Aber es gibt anscheinend, also mit Markiplier, es gibt anscheinend noch neue Formate, die gegreenlightet werden, unter anderem das. Und blöd, denn das Hauptfeature von diesem interaktiven Stream ist, dass die Leute interagieren durch den Chat. Und das haben sie gemacht durch Emotes. Die haben Emojis, Sticker, solche Sachen haben die halt in den Chat gepostet. Sollten sie auch. Also er hat sie aktiv dazu aufgefordert als Host dieser Show. Spammt jetzt mal das und das in den Chat, ne? Postet Herzchen oder sowas. Und das haben bei Loot für die Welt auch viele Leute angeschrieben, als dann Leute angefangen, Herzchen zu posten. Ist tatsächlich ein Problem gewesen, denn was er nicht wusste und was YouTube anscheinend selber nicht wusste, denn die haben das ja in Auftrag gegeben, ist, wenn man ganz viele Emojis in den Chat spammt, um damit, ich glaube, in seinem Fall ging es darum, dass man dafür für irgendwas wählt. Also, das ist irgendwie so ein, war irgendwie interaktiv auf jeden Fall. Man sollte das aus einem spezifischen Grund machen. Sorgt aber dafür, dass dein ganzer Google-Account für Spam gefleckt wird und gelöscht wird. Und also das finde ich krass. Das ist also halt du kriegst dann nicht mal eine Suspension, wirst also gesperrt für ein paar Tage oder was auch immer oder 24 Stunden. Nee. Der Google-Account wird gelöscht. Genau. Und nicht nur der YouTube-Account, also da waren halt Leute, die haben da mitgemacht, die haben ihren YouTube-Account, damit natürlich alle ihre Abos und aber auch ihre eigenen Videos. Da waren noch YouTuber drin, wahrscheinlich nicht keine großen, aber da waren Leute drin, die auch eigene YouTube-Videos hochladen. Deren YouTube-Videos wurden gelöscht. Und dann aber halt, das ist genau das, was wir gerade gesprochen haben, tatsächlich der ganze Google-Account. Gmail, Google Docs, Google Drive, all diese ganzen Sachen, Google Kalender, alles weg gewesen, nur weil die Leute bei einem YouTube-Original das gemacht haben, was sie machen sollten, nämlich Sachen in den Kommentaren. Man hat YouTube ihnen alles weggenommen. Richtig skurril. Markiplier hat da ein Video gemacht, das ist auch relativ viral gegangen, wo er das offen anspricht, weil das wohl mehrere hunderte seiner Fans betroffen hat. Ja. Und das war übers Wochenende, deswegen hat der YouTube auch nicht besonders schnell dann irgendwie groß was ändern können. Das Ding ist, die Leute konnten dann einen Appeal einreichen. Also sie konnten quasi sagen, nö, stimmt nicht, ich bin gar kein Roboter, der hier rumspammt. Die wurden alle abgelehnt. dann war es halt komplett am Ende. Inzwischen, auch dann doch relativ schnell, wurde das Problem repariert. Die haben den Fehler erkannt. Es ist halt einfach ein automatisches Bot-Programm. Und weil halt so viele ihm, also teilweise, es gibt da so einen Post von einem Mitarbeiter von YouTube auf Reddit, der sich dazu geäußert hat. Und der meinte, das lag halt darum, dass es halt wirklich mehrere hunderte Emojis waren von einzelnen Usern, die gespammt wurden. Und dann greift halt automatisch ein automatisiertes Programm und sperrt die halt einfach radikal weg. Und ich denke mal, die haben da auch draus gelernt. War einfach nur eine lustige Story, aber ist sehr erschreckend, weil man halt mal wieder sieht, okay, wenn mein YouTube-Account für Spam-Kommentare gelöscht wird, löschen die direkt alles, was mit meinem Google-Account verknüpft ist. Denn was ist denn noch alles mit. Ich habe so einen Google Authenticator und ich weiß, dass. So du gibst hier übrigens gerade seit ungefähr einer Viertelstunde alle Leute voll die Anleitung für jemanden, der dein Leben aus den Fugen heben will. Genau, soweit ich weiß, also ich habe ja auch nicht nur alles von Google, ich bin einfach kommt's. Ein sehr digitaler Mensch. Dein Kind ist nur lebensfähig, weil es einen Herzschrittmacher hat, von der von Google finanziert ist. Google schenkt mir einfach alles die ganze Zeit, damit ich gegen die IG Metall hate. Das ist nämlich der eigentliche Twist. nicht nur kleine Podcasts werden hier promoted. Dass der Stay hört. tatsächlich so ein Google Authenticator. Und ich weiß, dass ich kenne so ein paar Leute, die das ist jetzt inzwischen auch nichts mehr wert, aber die halt quasi viel Geld mit Kryptowährungen gemacht haben. Und diese Authenticator-Apps, und ich glaube auch, diese Google Authenticator wird gerne mal genutzt, um quasi deine Kryptowährung zu verschlüsseln oder halt diese Plattformen und so weiter. Und ist das dann auch weg, wenn dein Google-Account gelöscht wird? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Also, ja, wie gesagt, es soll jetzt ja wieder hergestellt werden. Also, Markiplier hat noch ein Video gemacht, in dem er sagt, mittlerweile wurde schon hergestellt, für die meisten wohl, ja. Genau, mittlerweile ist das Wochenende ja vorüber. Das heißt, da ist wieder alles angekurbelt worden. Aber das ist natürlich ein echter Schreckmoment, ja, der dann auch noch mal anders ist als weil wenn dann auch zum Beispiel E-Mails auf Gmail anlaufen und du zum Beispiel dein Passwort für alles nicht mehr ändern kannst. Ich glaube, ganz viele, es gibt ja sowohl Google als auch Facebook haben ja so einen Feature, dass du dich mit deinem Google-Account, deinem Facebook-Account auch Accounts bei anderen Leuten. Also ich glaube, bei Spotify zum Beispiel, wenn ich mich da anmelde, dann kann man auswählen, ich möchte mich mit meiner Facebook-Seite oder meiner Google-Seite oder halt mit einer E-Mail anmelden. Ja, also ist mein Spotify-Account dann weg, wenn ich plötzlich keinen Zugriff mehr darauf habe, weil ich mit meinem Google-Account nicht mehr einloggen kann? Nee, ich glaube, es ist dann erst ein Problem, wenn es eine Option, also wenn du dich mit deiner E-Mail. Wenn dann die E-Mail dann eine Gmail-Adresse ist. Wir schicken dir jetzt mal den Code an deine E-Mail und du sitzt so, nee, mach mal nicht. Den gibt's nicht mehr. Ja, also das ist, da merkt man nochmal, das ist ein Riesenproblem. Man sollte sich auf jeden Fall nicht so wie ich abhängig machen von ganz vielen Produkten einer Firma. Wir haben tatsächlich ein Update nochmal. Wir hatten vor ein paar Wochen, Monaten darüber gesprochen, dass ein Sonic-Film angekündigt wurde. Mhm. Und ihr erinnert euch vielleicht an einen der schönsten Shitstürme, die wir dieses Jahr so hatten, zumindest in der Filmwelt. Ich fand das besonders klasse, weil der Trailer richtig mies war. Hauptsächlich deswegen, weil er schlecht geschnitten war. Es war ein ganz grauenerregender Song. Gangsters Paradise hatten sie darunter. Ich habe keiner wirklich verstanden. Es war sehr zentrisch auf Jim Carrey, der ja den Dr. Robotnik spielt in dem Film. Weil man aber vermutlich Sonic auch gar nicht hätte zeigen sollen. Der sah nämlich furchtbar aus. Das Internet ist so steil gegangen, dass sich dann die Produzenten und das Studio und der Regisseur dazu entschlossen haben, okay, wir nehmen diesen Film, der eigentlich in einem sehr lukrativen Zeitraum um Weihnachten herum starten sollte, 2019, und verschieben ihn ins Jahr 2020. Das ist ein harter Schritt für jedes Filmstudio. Wer sich da ein bisschen mit auskennt, auch mit so Timeslots und Programmierungen und vor allen Dingen auch Monaten, in denen Filme sehr besonders gut ankommen, weil sie dann lukrativer sind, der weiß, das ist nicht einfach gewesen. Und dann haben die jetzt Monate gebraucht, um das quasi komplett neu zu animieren. Und dann muss ich auch sagen, Hut ab, denn jetzt der neue Trailer, der jetzt rausgekommen ist, sieht richtig nett aus. Ja, sieht Hut ab, aber weißt du, warum? Haben. Warum denn? Weißt du, hast du gesehen, wie Sonic aussieht? Ja. Sieht aus wie Sonic. Ist krass, ne? Hat sich jemand wirklich richtig kreativ Mühe gegeben und hat gedacht, so, lass doch mal den bekannten Charakter im nächsten Film, lass den mal so aussehen, wie der halt einfach in den Spielen aussieht und nicht einfach wie so ein weirder Mausmann mit einem krassen Mund und einer Nase, die halt einfach so Uncanny Valley einfach so aussieht, als hätte ein Mann sich mit einer Maus gepaart und sich dann blau angemalt. Es kann so einfach sein. Ja. Ich finde aber witziger, dass die Welt und das Internet längst wissen, warum denn das eigentlich passiert ist. Warum? Denn, Robin, diesen Gedanken hat ihn natürlich auch schon viel früher, dass Sonic aussehen sollte wie Sonic. Was die nämlich gemacht haben, ist, die haben einfach diesen ersten Trailer, beziehungsweise die erste Version des Films, haben die nur gemacht, damit sie das als Marketing- und PR-Kampagne. Ah, weil jetzt lieben ihn alle. Jetzt und lieben jetzt, ihn nämlich alle. Du wirst jetzt sagen, aber David, warum macht man denn nicht den zweiten Trailer als erstes und stellt ihn ins Internet, weil dann hätten sie ihn sofort geliebt. Da kann ich nur sagen, nee, weil halt. Das sind aber, glaube ich, auch Leute, die keine Ahnung haben, wie teuer das ist, so einen Charakter zu animieren. Weil um es kurz klarzustellen, es gibt gerade wahnsinnig viele Theorien, die sich durchs Internet schleudern. Von wegen, ja, das haben die ja nur gemacht, damit das mehr Promo gibt. Und das ist ja alles ein groß angelegter Plan, damit jetzt mehr Aufmerksamkeit wird. Und ich denke mir so, wow, Leute, also wenn ihr euch ein bisschen mit Filmen beschäftigt, ich kann verstehen, dass da viele jetzt nicht so drin sind, aber einfach solche Theorien ins Internet Internet zu stellen. Ich habe das jetzt heute auch. Also, wie aufwendig das ist, so einen Charakter zu animieren. Eine Sache, die ich gelesen habe, ist, dass, also da muss wirklich, müssen jetzt auch irgendwelche VFX-Artists sehr viel daran gearbeitet haben, weil der ist auch kleiner. Also eine Theorie, die ich gelesen habe, dass sie tatsächlich, weil der körperlich kleiner ist, halt auch die Hintergründe, das Rigging von dem Körper, dass wahrscheinlich nicht nur das Gesicht neu gemacht wurde, sondern wirklich alles. Auch die Eyeline, ich glaube, der Typ, der James Marsden spielt ja die männliche Hauptfigur, also der den Cyclops in den X-Men-Filmen spielt. Und sprich, die Eyeline, es ist die Linie, auf der sich beide Augen treffen, also der CGI-Figur und von dem menschlichen Charakter, die ist ja jetzt dann niedriger. Das heißt, im Grunde müssen sie sogar das angepasst haben, wie auch immer sie das gemacht haben. Also da ist viel Arbeit reingeflossen. Und ich hatte auch gelesen, das hatten einige Leute gesagt, es wurde wohl schon Merchandise produziert der ersten Version. Oh nein. Das heißt also, falls das ein Marketing-Ding war, dann war das der teuerste, beschissenste Marketing-Gag. Und das ist natürlich Quatsch. Kein Studio dieser Welt würde durchwinken, dass du vor allen Gefahr läufst, dass es ja immer Leute gibt, die den ersten Trailer gesehen haben, da gedacht wieder, haben, wow, was für ein Dreck, werde ich mich nie wieder mit beschäftigen. Die gucken noch den zweiten Trailer gar nicht mehr. Ja. Und es ist eine Sache, die bei einem mehrere hundert Millionen Dollar Projekt, wo ja, wenn ihr das Film-ABC guckt, dann wisst ihr das, meistens auch mehrere hundert, also meistens derselbe Betrag an Budget nochmal für den Werbeetat draufgeht. Ja. Das machen die niemals. Ja. Denn um die negative PR wieder aufzufangen, das wäre so teuer. Das haben die auch gar nicht nötig, David. Nee. Denn sie haben sich eine viel bessere Marketingaktion ausgedacht. Sie haben Sonic, den Hauptcharakter, sprechen lassen von Julian Bam. Ja. Und der hat ja neulich schon in Everest, glaube ich, gespielt. Ja, und also das Ding ist, Gronkh war ja der Joker im Lego Batman Movie. Das ist, glaube ich, so die größte Rolle, die bisher von einem YouTuber besetzt wurde. Die Ape Crime Jungs, das war damals war eine richtig große Werbung. Die Ape Crime Jungs sind Teil vom Warcraft-Film. Und am Ende haben die, glaube ich, jeweils einen Satz als irgendwie Ork-Gefängniswächter an irgendeiner mini-unbekannten Szene gesprochen. Ja, das gibt's ja immer wieder. Aaron Troschke war in Findet Dory, irgendwie ein Seestern. Robert Hofmann hat letztes Jahr eine relativ große Rolle. Wie hieß dieser Yeti-Film? Ein Yeti kommt selten allein. Kriegst auf jeden Fall gleich eine nette Sprachnachricht von Robert. Ja, wahrscheinlich. Was fällt dir ein? Er will mich nämlich seit einem Jahr überreden, dass ich mir diesen Film angucke, auch weil er da. Aber Robert, muss man dazu sagen, der ist ja auch ausgebildeter Schauspieler. Der Schauspieler. Im Internet regen sich gerade sehr viele Leute darüber auf, dass Julian Bam ja hier einem professionellen Synchronsprecher den Job weggenommen hat und dass er das da nicht gut machen würde. Ich fand zum Beispiel Gronkh in, weil ich habe Lego Batman nicht gesehen, aber ich fand ihn als Wilson Fisk in Into the Spider-Verse katastrophal. Also weil ich ihn. Ach, das hat er auch gemacht, wusste ich gar nicht. Und ich hatte den auf Englisch vorher gesehen und fand, Wilson Fisk hat ja so eine beeindruckende, tiefe Stimme. Und als ich dann den in Deutsch guckte, hatte ich das Gefühl, diese gesamte Bedrohlichkeit, die dieser Charakter im englischen Original ausstrahlt, fehlt in der deutschen Version. Da gibt es zwar immer noch diese überragende Physis, also weil es ja so ein riesiger Charakter ist. Aber sobald er den Mund aufmacht, dachte ich so, oh. Das lag vielleicht für mich daran, dass ich das englische Original schon vorher gesehen hatte. Aber auch da dachte ich so, Leute, macht das nicht. Nicht einfach, damit ihr eine Figur habt, die sich dann hinstellt, sagt so, hey Leute, übrigens habe ich jetzt. Das könnt ihr machen mit Lara Loft, weil die kann das einfach. Wisst ihr, wenn die irgendeine Frau spricht in irgendeinem Film, dann weißt du, das ist geil. Oder Rieke Werner zum Beispiel, die ja auch ganz viel spricht. Und auch einen Martin eigenen Fischer oder einen Robert Hofmann. Genau, lasst doch solche Leute daran, die eine gute Stimme haben. Oder meinetwegen David Hein, der wirklich eine krass gute Stimme ganz hat. Tolle Stimme. Ich habe mir sagen lassen, da schlafen halt wahnsinnig viele Leute bei ein. Und was ist besser, als dass die Leute bei euch im Kino einschlafen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da kein großes Problem mit, weil für mich ist der Film sowieso, also ist jetzt nicht so, als würde man sagen, hey, lass mal irgendeinen YouTuber hier Scarface sprechen oder sowas. Ja. Oder es ist halt, das ist ein Spaßfilm, da spielt Jim Carrey eine krasse Over-the-Top, so Oldschool-Jim Carrey-Rolle. Es geht um einen blauen Igel, der durch die Gegend rennt. Also da zu sagen, so, hey, lass mal Julian Bam die Hauptrolle sprechen, eine coole Aktion. Ich find's cool, dass sie es ausprobiert haben. Ich habe ja bisher nur den Trailer gesehen, ich kann nicht dazu sagen, ob das jetzt den Film auf- oder abwertet oder ob es egal finde, ist. Ich finde, in Everest hat Julian eine sehr gute, einen sehr guten Job gemacht, zumindest was ich davon gehört hatte. Das, was ich jetzt von Sonic gehört habe, fand ich auch so ein bisschen schwierig, aber ich bin tatsächlich sowieso aber jemand, das der ist sagt. Halt einfach, ich glaube, dass Sonic als Charakter ist halt einfach so. Also ich glaube, das, was Leute ihm jetzt zuschreiben, als der ist kein ausgebildeter Sprecher, ist halt einfach, dass der Film und die Regie und auch im Englischen halt einfach Sonic so ein. Ja, ich bin hier, ich laufe hier durch die Gegend. Ja, wobei das, also jetzt in dieser zweiten Trailer-Version im englischen Original finde ich das gar nicht so sehr. Ich finde, das ist schon okay, was der englische, oder sehr gut, was der englische Sprecher da macht. Ich habe mir den englischen jetzt nur beim ersten Mal. Ich persönlich würde ja sowieso immer sagen, guckt euch die englische Version an, aber das ist nicht für jeden möglich, wenn du in Untertupfelfingen wohnst und dann sowieso nur zwei, drei Kinos sind und von denen läuft es dann nur in zwei Sälen, dann hast du nicht das Glück, den auf Englisch gucken zu können. Ich spreche da immer so aus dieser privilegierten Berliner. Ja. Wo wir ein Kino haben, was nichts anderes macht, außer englischsprachige Filme. Ja, du brauchst ja hier nur 3 Meter laufen, da kommst du von dem einen Kino schon ins nächste. Von daher, ja, ich finde so einen Shitstorm dann auch, kann man sich drüber streiten. Ich finde bei Julian, dass der sich freut darüber, dass er solche Sachen annimmt, auch bei Gronkh zum Beispiel. Klar. Dass dieser, ich würde da, wenn die mich fragen würden, ich würde da sofort natürlich, ja sagen. Natürlich, also hier LeFloid war aus das Meerschweinchen in den Pets. Ich würde niemals Nein sagen, weil das wäre für mich genauso der größte Wunsch. Und wenn sich Leute hinterher beschweren, das, was sie wahrscheinlich immer tun werden, dass ich kein ausgebildeter Sprecher bin, dann haben sie verdammt nochmal recht, weil ich kein ausgebildeter Sprecher bin, aber ich würde trotzdem jedes Mal Ja sagen. Ja. Deswegen, ich kann das Julian nicht übel nehmen. Vor allem das Ding ist, also die Leute, die sich darüber aufregen, glaube ich, sind jetzt auch nicht Leute, die. Sind gar selber kein Igelmaus. Nein, ich weiß nicht, wenn jetzt in Star Wars oder sowas oder in einem Marvel-Film oder sowas eine Stimme drin wäre, wo ich sage, so, oh, ich habe das Gefühl. Darth Vader klingt aber komisch. Das ruiniert jetzt gerade für mich so ein bisschen die Immersion in diesen Film. Dann würde ich sagen, okay, aber ich glaube, dass keiner von den Leuten, die sich drüber aufregt, gesagt hätte: Ja, geil, endlich ein Sonic-Film, den will ich mir. Und jetzt. Ist da Julian Bam die Stimme? Also, ich glaube, es sind einfach Leute, die regen sich auf und die hätten den Film so oder so nie geguckt. Ich habe ja mal ein Video vor ein paar Jahren gemacht über Sprechen oder in Sprache in Videospielen. Und dabei, dafür waren wir extra hier in Berlin in einem Synchronstudio für Videospiele. Ja. Und der Leiter des Ganzen, der mir da vor der Kamera stand, und der war sehr, sehr ehrlich. Und eine Sache, die wir nicht mit reingeschnitten hatten ins Video, war, dass er sagte, ihn kotzt es total an, dass die Spiele-Publisher mittlerweile ihm ständig diese ganzen Gamer-Influencer anschleifen, die keine Ahnung haben, wie man Dinge spricht. Ja. Und dann muss er da sich Stunden mit denen weil so ein Profisprecher, den gibst du manchmal so ein Blatt Papier, meinte er. Klar. Und der liest das einmal vor und dann hast du die Stimmlage, die du brauchst, weil er macht es halt seit zig Jahren. Klar, bei jedem Profi so. Und das ist natürlich nicht der Fall, wenn dann, ich will jetzt keine Namen nennen, aber weil mir fällt auch keiner ein, wer jetzt so normalerweise Sprechrollen hat. Aber also ganz ehrlich, also die Verleiher, die solche Leute so zuteilen, die bieten denen doch auch sicherlich dann so ein Sprechertraining an. Das ist, auch das wird jetzt nicht wettmachen. Nicht. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Also das wird nicht wettmachen, dass du nicht Jahrzehnte an Erfahrung hast, aber so ein bisschen Skills werden die sich doch vorher schon aneignen. Also ich würde das machen. Ich würde mir privaten Sprechertraining von einem professionellen Synchronsprecher. Ich war live dabei, als Gronkh und Sarazar damals in der Mansion. Warst du da nicht auch dabei? Wir waren noch zusammen in der Mansion. Weißt du noch, wo wir in diesem mit Fabian Döhler zusammen in dieser Garage waren? Da war ich nicht dabei. Für Witcher, was eigentlich für Witcher. Nee, für Witcher 3 haben Gronkh und Sarazar haben da Orks eingesprochen. Das haben wir irgendwas anderes in gemacht? In einer Garage passiert, weil es nicht anders möglich war. Wir waren ja zufällig da und der Typ hat dann diese Audioaufnahmen nach Polen geschickt. Und so ist das passiert. Und das war auch so. Wir sind vorher waren wir noch essen, danach haben sie dann ins Mikrofon gemacht und das war's. Also da ist keine Aufwärmtaktik, kein Dings gewesen. Und man muss auch ganz klar sagen, für so eine ganz kleine Rolle in so einem Videospiel. Aber ich würde sagen, wenn du jetzt eine Hauptrolle in einem Film spielst, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Verleiher dir sagt so, hey, guck mal hier, mach mal eine Woche ein Sprechertraining, hier ist eine professionelle Sprechercoach. Person. Wie gesagt, also Shitstorm finde ich Quatsch. Ich kann Julian da voll verstehen. Ich würde es jedes Mal machen, wenn man es mich fragen würde. Wollen wir das letzte Thema noch ansprechen? Oder ist Ich glaube, wir sind schon. Was ist das letzte Thema? James Dean. Ah ja, das können wir ganz schnell machen, weil das ist jetzt ist die andere Richtung von wie Film scheiße wird. Genau, das war nämlich auch ein Aufreger, aber wahrscheinlich nicht bei euch, sondern da regen sich, es hatten wir neulich schon mit Netflix, wo sich die Regisseure aufgeregt haben, weil Netflix ja so eine Vorspul-Aktion. Witzigerweise eine Sache, die bei uns in der Community auch im Forum überhaupt nicht auf Verständnis gestoßen ist, weil viele Leute sagten, wenn ich einen Film vorspulen will, dann kann ich das auch machen. Und ich sagte dann immer wieder, Geschwindigkeit vorspulen, ja, klar kannst du das machen, aber du musst natürlich trotzdem Verständnis haben, dass ein Regisseur ein Künstler dann trotzdem dann sagt, so, hey, finde ich nicht so lustig. So, also da dann auch das, die Gegenseite hat dann ja auch irgendwo recht. Wir haben uns dann darauf hingewiesen, dass man auf Spotify den Podcast übrigens auch in doppelter Geschwindigkeit abspielt. Wie gesagt, bei Podcasts finde ich das gar nicht problematisch, so, da verstehe ich das. Das ist ein künstlerisches Werk, was wir hier schaffen, David. Also es gibt so einige Podcasts, wo ich mir dann denke, so, da könnte man auch eine Triple- oder Vierfachfunktion einführen, ohne jetzt beefen zu wollen. Es gab die Meldung, dass James Dean zum Leben erweckt wird. Ich weiß nicht. Das ist krass, die haben seinen toten Körper ausgegraben und haben ihn wieder animiert und jetzt lebt er wieder. Das ist eine Mumie, ein Zombie. Das ist der sechste Boxinhalt bei Katja Rasewitsche. Die hat, ich musste auch unbedingt drüber reden, was jetzt ihr fünfter Inhalt ist. Da müssen wir, Katja ist schwierig, da nicht drüber reden zu können. Aber der ist ja mit 24 verstorben und galt als das neue Gesicht von Hollywood. Und seitdem Hat er nur zwei Filme gemacht, ne? Nee, drei, glaube ich, hat er gemacht. Also war auf jeden Fall nicht viel. Es waren nicht viele, aber alle sahen eine große Karriere auf ihn zukommen, die hat er dann aber nicht gehabt. Er hat ja auch bis heute Kultstatus, vielleicht aber auch, weil er nicht die Chance hatte, ist wie Marlon Brando Jahre später noch. Ich meine, der hat auch einen Kultstatus. Aber der hat noch ein bisschen mehr Filme gemacht. Und jetzt habt ihr das ja vielleicht mitbekommen, dass so für Filme wie Gemini Man, aber auch Star Wars hatte das jetzt mehrfach gemacht, dass Charaktere generell Tarkin haben sie ja reingeholt, der war auch schon tot. Und jetzt Leia ist jetzt in dem neuen Film auch drin, obwohl die Darstellerin leider nicht mehr lebt. Genau, aber sie wurde war das nicht in Rogue One, wo sie auch verjüngt wurde für eine Szene? Genau, in Rogue One haben sie verjüngt und jetzt bei Gemini Man haben sie auch The Irishman macht das, und dass Charaktere aber komplett ersetzt werden, das ist neu und das wollen sie jetzt machen mit James Dean, nämlich für den Film Finding Jack will ein Filmstudio, und das fand ich sehr interessant, denn ich habe noch nie von diesem Filmstudio gehört, die heißen Magic City Films. Ich glaube, das ist einfach so ein Straight-to-DVD-B-Movie, aber die können sich das eigentlich nicht leisten. Deswegen, ich denke, seit ich diese News gehört habe, glaube ich an einen großen Prank, den ich nicht verstehe, weil da irgendwelche Leute, deren Namen die du noch nie gehört hast, mit einem Studio und mit Effektbutzen zusammenarbeiten, deren Namen du noch nie gehört hast, die sagen, wir wollen James Dean zurück zum Leben erwecken für den Film Finding Jack. Also jetzt, um es zu verstehen, also es geht nicht darum, dass irgendwie jemand James Dean trifft und sagt so, hey James Dean, cool, dass hier in den 50ern ich dich endlich kennenlernen kann. Oder in den 20ern oder was weiß ich. Oder so, bei Forrest Gump war das zum Beispiel so, da haben sie wie hieß er nochmal, bei von den Beatles, John Lennon, haben sie da quasi nachgebaut. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass James Dean als Schauspieler eine Schauspielrolle übernimmt. Eine tragende Rolle. Also der ist, also quasi, sie erstellen quasi den Menschen James Dean digital nach, um ihn dann als digitales Model nicht James Dean zu sein, sondern halt ein Schauspieler, der dann irgendeine Rolle spielt halt. Ja, das ist das ist das Abstruse. Es spart einfach richtig viel Geld, was die Schauspieler angeht, obwohl VFX, glaube ich, teurer ist als die wesentlich teurer. Als die Gage von irgendeinem anderen bekannten Gesicht. Ja, The Irishman hat jetzt über 180 Millionen Dollar, glaube ich, gekostet, alleine für diese Verjüngungs-VFX, die da mit drin sind. Und das Skurrile war dann, dass sich Leute wie Chris Evans, also der Captain America-Schauspieler, oder Elijah Wood, der den Frodo gespielt hat, ganz viele Schauspieler gehen natürlich auf die Barrikaden. Ja. Die hatten ja sowieso schon immer die Befürchtung, als so Sachen wie Planet of the Apes oder so aufkamen, oder auch Gollum war für viele schon so eine Bedrohung, weil sie sagten, Moment mal, da wird dann quasi unser Schauspiel gar nicht mehr benötigt oder man sieht es gar nicht mehr. Also vielleicht ist die Angst auch einfach, dass Chris Evans hat keinen Bock mehr, Captain America zu spielen. Dann kommt halt Marvel und sagt so, ja gut, dann stellen wir halt aber einen digitalen Chris Evans, auch wenn du noch lebst. Ich meine aber jetzt billiger. Eine völlig verständliche Angst so auch von Leuten, die irgendwo an einem Fließband stehen. Also es ist halt einfach richtig makaber und dreist, einfach zu sagen, so, ja, wir lassen hier so einen toten Typen wieder erstehen, der damals halt bekannt war, und geben dem eine neue Rolle in einem neuen Film und holen uns dadurch Aufmerksamkeit. Aber angeblich seine Hinterbliebenen haben diese Rechte verkauft und stehen auch dahinter. Und das ist nicht der Einzige. Es gibt wohl, was hast du da stehen? Das ist diese Leute, die das, also diese Magic City Films, die haben jetzt ein Konglomerat geschaffen, nämlich Worldwide XR. Das ist eine Firma, die nur gegründet wurde, um die Rechte an toten digitalen Menschen zu haben. Zu verwalten, ja. Also die vertreten die Rechte von über 400 Prominenten, unter anderem Sportler, Sportmannschaften, aber auch Schauspieler. Burt Reynolds, der ja gerade erst verstorben ist, ist unter anderem in ihrem Rechtepaket, aber auch der legendäre Wrestler Andre the Giant. Und mehrere Sportler. Betty Page ist eine Künstlerin, Sängerin. Ach, krass, ey, was für krasse Moves du bei WWE machen kannst, wenn das alles nur digitale, tote Menschen sind, die sich wresteln. Ja. Also das ist, und der Plan ist, und das sagen sie auch, also nicht nur, dass sie sich auch jetzt nochmal geäußert haben nach dem Shitstorm und sagen, wir verstehen wir gar nicht. Also der Typ, der das hauptsächlich erklärt hat und der Welt irgendwie auch diesen freudigen Plan auch so ganz freudig erklärt hat. Das hört sich alles irgendwie so skurril fake an. Ja, der dann sagt so, ich habe überhaupt die Reaktion, habe ich gar nicht verstanden. Also das ist so, das klingt überhaupt nicht nach einer echten News. Deswegen, Aber ich meine, dass die Technologie existiert, das wissen wir. Also was es ja schon gab auf Coachella. Die ist so teuer. Und hast du mitbekommen, dass Tupac auf Coachella aufgetreten ist? Nee. Vor 2 Jahren oder so? Also ist der doch nicht tot. Ja. Ja. Und zwar als Hologramm. Ja, das war ja jetzt auch in Berlin, gab es letzte Woche erst ein Hologramm-Konzert. Im Admiralspalast ist Maria Callas, glaube ich, heißt sie Maria Callas? Ich habe keine Ahnung. Diese eine Opernsängerin. Lebt die noch? Das weiß ich nicht, Robin. Ich habe keine Ahnung von Kunst, habe ich keine Ahnung. Es sei denn, jemand wird erschossen. Ja. Oder aber Videospiele sind mit inbegriffen. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Das war die große News. Das war der Shitstorm. Ich behalte es mal im Auuge, weil persönlich mich interessiert. Aber letztendlich Fake oder Prank oder was weiß ich oder nicht oder ob die das wirklich schaffen oder nicht. Ist ein Thema. Es ist technisch möglich. Es ist ein Thema, was uns begleitet. Ob Sinn macht oder nicht. Aber die Zukunft, also auch mit Deepfakes und so weiter. Es geht ja alles dahin, dass einfach eine AI machen kann, was sie will mit deinem Gesicht und einfach es überall drauf beamen kann. Diese Deepfake-Videos jetzt auch wieder, das aktuellste ist Shining mit Arnold Schwarzenegger in der Rolle von Jack Nicholson. Und diese Dinger sind so krass. Das ist krass, glaubhaft. Also du siehst es so ein bisschen durch, aber ich habe immer das Gefühl, sehe ich es jetzt gerade durch, weil ich die Original-Performance vor Augen habe. Ich finde es so faszinierend, weil Corda Digital auf YouTube das ja ganz viel macht und da siehst du, was technisch möglich ist, weil das ist ja einfach so eine kleine YouTube-Butze mit irgendwie 6 Leuten. Und die sind in der Lage, richtig krasse, realistische VFX dahin zu zaubern. Ja. Stell dir mal vor, was du mit ein bisschen Geld und ein bisschen mehr Manpower machen kannst. Und deepfaken kannst ja im Grunde du zu Hause auch. Du brauchst halt, glaube ich, nur wahnsinnig viel Rechenpower. Nur das sieht dann halt nicht besonders gut aus. Aber das, was die machen mit ein bisschen mehr Skill, ist halt einfach, das reicht schon. Und dann, klar kannst du in Hollywood da viel, viel, viel, viel mehr machen. Ich warte auf den ersten Robin Blase-Porno, in dem er eigentlich gar nicht mitspielt, sondern Sag das nicht, weil die Leute können das wirklich deepfaken. Hiermit, also jetzt will ich wirklich sehen. Und damit beenden wir diese Folge. Das ist Rache dafür, dass ich deinen Wikipedia-Eintrag über den Podcast habe. Das ist die Folge, in der dein Google-Account gehackt wird und dein Gesicht auf irgendwelchen Pornostarstellern landet. Sehr gut. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.